Anti-Garantie, keiner kennt hier diese Leute persönlich. Ich stricke keinen Pilz, aber ich bin heute ein König. Schau dich an, jetzt kann ich nicht mal mehr dein Vater retten. Der einzige Schmuck, den du besitzt, sind Fahrradketten. Oh, du Lutscher, die verdienen Geld im Sitzen wie ein Kutscher und sind der Grund dafür, warum dein Hype im Business futsch war. Du hast nicht dein Brusthaar, du bist nur ein Fruchtzwerg. Deine Frau ist so hässlich, sie ist keinen Schuss wert. Der Untergrund lärm, für euch gibt's kein Wunder vom Bär. Scheiß auf Respekt von euch, ich hab mich darum nicht geschert. Es ist dumm und nicht fair, ich kriege stündlich PR. Und nach dem Album werden eure Kassen gründlich geleert. Und du kannst von diesem Kuchen leider nichts mehr bekommen. Alle Kids in deiner Stadt feiern mich, wenn wir kommen. Summer und der Don, G's, der kam in die Crew. Anti-Garanti, klingt denn dieser Name nicht gut? Und ganz egal, wie viele Rapper du auch auftreiben kannst, wären die nicht mit dir befreundet, wären sie auf meinem Schwanz. Lauf, kleiner Hans, mit wem legst du dich an? Ich knall dich wie Sibel Kikili gegen die Wand. Das Leben ist lang, alle Menschen haben die Chance. Ich hab sogar schon mal einen goldenen Indianer gewonnen. Du liest Winnetou, doch er hat jetzt schon den Otto. Summer, ich bin für Echo wie ein Sechser im Lotto. Anti-Garanti, wir sind nur drei Türken, die durchs Land ziehen. Anti-Garanti, hör nie auf, bis ganz viel bei der Bank liegt. AG, Anti-Garanti, wir sind nur drei Türken, die durchs Land ziehen. Anti-Garanti, hör nie auf, bis ganz viel bei der Bank liegt. AG. Überlege dir lieber besser, Moruk, wann du lachst. Meine Bitches sind scharf, wie die Knarre im Handschuhfach. Anti-Garanti, alles nehm ich für nen Bruder in Kauf. Ehrlich, wir sind gefährlich wie ein Tumor im Bauch. Wir haben Hummer gekauft, da kannst du Spaß nur schwärmen. German Dream, Summer Jam, ich bin das Ass im Ärmel. Du denkst, es läuft wie die EM, die Türken sind nicht dabei. Doch meine Moruk sick ist halt zu nem vernünftigen Preis. Anti-Garanti for life, Sickner, du machst nur Panik. Ich bin gedressed und gestylt, als wäre ich Bruno Banani. Eure Lyrics sind wahr wie ein Horoskop. Zu Leuten wie euch sagt man in meiner Sprache nur Horoskop. Girl, sag Dr. Sommer, zieh den Kittel aus. Kein G, du bist süß wie eine Diddle-Maus. Bist du schwindelfrei, wenn du aufpasst, bist du windelweich. Wir hängen die Spengste aus dem Fenster wie Vanille-Eis. Du hast keine Freundin, denn du brauchst Schwanz. Hör den Beat und belege den Kurs im Bauchtanz. Du brauchst ländliche Luft, lass dir ein Bart wachsen. Vielleicht lassen die dich dann endlich in Druck. Mich wirst du nie sehen bei irgendeiner Schnäppchenjagd. Wie seine Anzüge vom Boss und am besten in Schwarz. Und es ist besser, wenn ihr wartet, denn aus Mönchengladbach kommen die beiden besten Rapper dieses Staates. Anti-Garanti, Anti-Garanti, wir sind nur drei Türken, die durchs Land ziehen. Anti-Garanti, hör nie auf, bis ganz viel bei der Bank liegt. AG, Anti-Garanti, wir sind nur drei Türken, die durchs Land ziehen. Anti-Garanti, hör nie auf, bis ganz viel bei der Bank liegt. AG.